Jetzt gibt es irgendwie noch eine Ankündigung von der Fachschaft. Ah ja. Ja, eigentlich nur ganz kurz. Ihr könnt ja alle selber lesen. Am Mittwoch ist die Vollversammlung um 4 im Audimarkt. Ihr seid alle eingeladen, beziehungsweise ihr sollt eigentlich alle kommen. Es ist wichtig. Ihr könnt lesen, um was abgestimmt wird. Es ist die wichtigste Versammlung im ganzen Semester. Und ja, nehmt euch einfach die Zeit und kommt. Es lohnt sich und es ist wichtig. Das war es eigentlich auch schon. Ja, darf man. Sage ich jetzt einfach. Im Normalfall, du darfst zweimal fehlen, nutzt die zwei Termine und gut. Ja, in solchen Fragen kommen noch mehr Gewissensentscheidungen auf Sie zu. Das bleibt nicht aus. Ja, wir sind mit dem Schlüsselbegriff soziale Differenzierung sind wir zu Ende gekommen letztes Mal. Das ist schon ein Viertel des Programms bis zur Zwischenklausur. Sie wissen ja, wir haben 4 Schlüsselbegriffe. Den ersten haben wir bereits behandelt. Und bevor ich mit dem zweiten, mit sozialem Handeln, anfange, will ich noch ein paar Informationen zur Klausur geben. Den Termin kennen Sie. Das ist der 15. Dezember, 13 bis 16 Uhr, an einem etwas ungewöhnlichen Ort, der auch im Vorlesungsverzeichnis schon steht, Rundbau, Albertstraße. Das müssen Sie sich rechtzeitig im Stadtplan suchen. Das ist nicht im Geisteswissenschaftlichen Zentrum, sondern bei den Naturwissenschaftlern. Das ist, wie gesagt, ein Dienstag. Wer in dieser Zeit andere Seminare oder Vorlesungen hat, entschuldigt sich bitte bei den jeweiligen Seminarleitern. Und es gilt in der ganzen Uni, dass Klausurtermine immer Vorrang vor Seminarsitzungen oder Vorlesungen haben. Das ist alles leicht nachprüfbar. Es gibt auch nur einen Klausurtermin. Die Raumprobleme in Freiburg sind enorm. Wer krank ist, bringt ein ärztliches Attest bei. Aber erfahrungsgemäß in den letzten Jahren ist das immer so gewesen, steigert die Aussicht auf eine Klausur insgesamt sowieso die Lebenskräfte der Erstsemester und die Immunabwehr. Wir werden allen Schweinegrippen dieser Erde trotzen in dieser Zeit. Ja, zum Charakter der Klausur. In der Klausur sollen Sie zeigen, dass Sie mit den Schlüsselbegriffen 1, 2, 3, 4, dass Sie damit umgehen können. Also es gibt keine Aufgabe der Art, stellen Sie die Marx'sche Klassentheorie dar oder erläutern Sie das Handlungsmodell von Alfred Schütz. Es gibt auch keine 2 oder 3 verschiedenen Aufgaben zu Texten des Readers oder Partien der Vorlesung. Das würden Sie bitte einen anderen Platz da oben nehmen, ein bisschen. Würden Sie bitte, ja? Danke. Entschuldigen Sie, aber da liegt unser Aufnahmegerät etwas unbewacht, deshalb, ja. Also, keine 2 oder 3 verschiedenen Aufgaben zu verschiedenen Texten des Readers oder Partien der Vorlesung. Überhaupt ist, denke ich mal so, das Verfassen von Inhaltsangaben gehört ja zum Repertoire der Oberstufe des Gymnasiums, dass Sie alles spielen können. Die Klausur hat einen anderen Charakter. Sie bekommen einen Bericht oder die Erzählung eines Stücks gesellschaftlicher Wirklichkeit, eine Szene einer sozialen Situation, eine Beschreibung von Geschehnissen, die irgendwo passiert sein könnte. In der Familie, in der Industrie, in der Stadt, in einem Verband, wo auch immer. Also Sie bekommen ein Stück komponierter sozialer Wirklichkeit aufgeschrieben, wenn Sie wollen, so etwas wie die Schilderung eines Falles. Und Ihre Aufgabe besteht darin, diesen Fall mit den Schlüsselbegriffen der Soziologie aufzuschließen. Also die Aufgabe besteht darin, die gelernten Kategorien anzuwenden. Und dieser Fall wird nun so komponiert sein, dass irgendwie alle Schlüsselbegriffe zur Anwendung kommen können. Sowohl Differenzierung wie Handeln, wie System, Struktur, wie Norm. Aber, meine Damen und Herren, und dies ist die gedankensportliche Seite des Unternehmens, die einen vielleicht etwas mehr und die anderen etwas weniger. Und sie werden aufgefordert, eine fallbezogene Rangordnung aufzustellen und zu begründen und jedes Mal auch genauer zu diskutieren, welche Version des Schlüsselbegriffs denn auf die Szene besser passt oder schlechter passt. Wir haben ja schon gemerkt, es gibt zu einzelnen Schlüsselbegriffen wie soziale Differenzierung sehr viele verschiedene Versionen. Das spielen wir durch bei Differenzierung, Handeln, System, Struktur und Norm. Nicht bei Goethe heißt es ja irgendwo grau, lieber Freund, ist alle Theorie und Bund des Lebens schönster Traum oder so ähnlich. Graue Theorie, das gibt es hier in der Vorlesung immer. Die graue Theorie finden Sie auch in den Riedertexten, unsere abstrakten Kategorien. Aber diese Erzählung, dieses geschilderte Stück Wirklichkeit ist etwas aus dem alltäglichen Leben, so wie es sich alltäglich reproduziert. Das ist eine komponierte Geschichte und dazu benutze ich Reportagen, Erzählungen, Beschreibungen, Beobachtungen und schreibe so ein Stück zusammen, eine Fallbeschreibung, in der terminologisch gar keine Kategorie vorkommt. Also die Begriffe gar nicht vorkommen, die wir hier behandeln. Von daher gibt es auch keine Fälle zur Auswahl, sondern eine Fallbeschreibung für alle, an der Sie dann die Schlüsselbegriffe ausprobieren. Und für die, die das zu Hause üben wollen oder eine Vorstellung dazu bekommen wollen oder in der Tutorengruppe das mal besprechen wollen, haben Sie alle schon diese kleine Geschichte, der neue Stadtteil. Hier sind noch Exemplare. Können Sie sich durch so etwa, nicht diese Geschichte natürlich, aber so eine Geschichte dieser Art kommt in der Klausur dran. Ja, dann in der Pause gibt es wieder Verabredungen für die 5+1 Gespräche. Die ersten haben letzten Dienstag schon angefangen. Ja, Herr Eisenmenger hat eine unheimlich, wo steckt der Herr Eisenmenger? Eine unheimlich große Dose dänischer Kekse mitgebracht, die die Gruppen am letzten Dienstag überhaupt gar nicht geschafft haben. Und Frau Oksana hat, wirklich hinreißende Pralinen aus der Ukraine. Da sind auch noch einige von da. Ich weiß nicht, wie lange der Vorrat reicht. Auf jeden Fall in der Pause kommen Sie wieder zu mir und tragen sich ein für morgen. Für morgen 14 bis 16 Uhr, jeweils eine halbe Stunde 5+1. Ja, das vorweg. Das ist auch schon gesagt. Ja, nochmal die Frage. Ist heute jemand hier, der zum ersten Mal jetzt in dieser Vorlesung aufgetaucht ist? Verspätet zugelassen. Okay. Kommen Sie in der Pause unten in die Ecke zu Herrn Schneider. Zeigen Sie sich mal, Herr Schneider. Der da, ne? Und dann regeln wir alles weiter. Ja. Ich habe schon eine ganze Menge E-Mails bekommen von Nebenfächlern für unsere Nebenfächler-Mailingliste. Nochmal Nebenfächler. Einige haben einfach gesagt, ich bin Nebenfach. Wäre schön, wenn auch noch das Hauptfach dabei steht. Ich melde mich, wenn da was da fehlt, dann nochmal wieder. Ja, das war jetzt alles vorweg. Jetzt geht es weiter mit unseren Sachen. Soziale Differenzierung ist abgeschlossen. Sie kennen Kaste, Stand, Klasse, Schicht. Nur denken Sie nicht, dass so alte Sachen wie Beten, Kämpfen, Arbeiten oder dieses binäre Klassenkampfmodell, dass das nur historisch sei. Solche alten Dinge kommen nämlich wieder in der kollektiven Erinnerung der Menschheit und zwar meist auch an Stellen, wo man es gar nicht vermutet. Also zum Beispiel diese trifunktionale Ideologie indoeuropäischer Zivilisation, die habe ich vor Jahren, als meine Kinder noch klein waren, wiedergefunden. Und zwar in einem Kinderbuchklassiker von Helme Heine, Tante Nudel, Onkel Ruhe und Herr Schlau. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch angetan wurde, aber die Geschichte ist ganz einfach, nicht Tante Nudel, die kocht, Onkel Ruhe ist der Polizist und Herr Schlau blättert in Büchern. Und im Sommer kommt dann Katalinchen, die Kleine hier, mit zu den drei in die Ferien und bringt nun mit allem kindlichen Charme die Ordnung durcheinander. Sie entführt jeden der drei nacheinander zum Spielen und dann muss eben Herr Schlau Pudding kochen und Onkel Ruhe in Büchern blättern und Tante Nudel für Ordnung sorgen. Und zum Schluss heißt es dann, das ist sozusagen die Schlusszeichnung hier, von nun an wechselten sie sich ab, bis jeder Schokoladenpudding mit Vanillesoße kochen konnte, bis jeder in Büchern blättern und lesen konnte, bis jeder für Ruhe und Ordnung sorgen konnte. Reihum machten sie das und immer hatte einer Zeit, mit Katalinchen zu spielen. Nicht, da haben Sie sie nochmal. Das sind die drei Funktionen, in denen sich die soziale Differenzierung im indoeuropäischen Raum lange, lange Zeit dargestellt hat. Es gibt eine spirituelle Autorität, also hier Herr Schlau mit dem Buch, spirituelle Autorität. Es gibt den bewährten Arm, Onkel Ruhe mit dem Säbel. Und es gibt die dritte Funktion, die Ernte, die Fülle, die Fruchtbarkeit, das Fest, hier eben Vanillepudding, nicht wahr? Ja, soziales Handeln, unser nächster Schlüsselbegriff. Ob nun in der sozialen Differenzierung einer Aristokrat, Bettler, Bourgeois, Proletarier, ob er nun Upper Middle ist oder als Obklassenangehöriger, wie immer man auch soziale Differenzierung erklärt, Individuen in Gesellschaften lebend handeln irgendwie etwas. Soziales Handeln, mit diesem Schlüsselbegriff fragen wir nun nicht danach, ob die Taten schlechte Taten oder gute Taten sind, über soziale Normen werden wir später noch etwas erfahren, sondern wir fragen, wie soziales Handeln überhaupt aufgefasst werden kann, was das ist. Zunächst die Übersicht, die Sie auch in Ihrem Handout haben. Wir fangen an mit Definitionsfragen und dann geht es diese 6 Punkte der Reihe nach weiter. Es könnte sein, dass wir damit heute auch schon fertig werden. Vielleicht legen Sie einfach mal Ihren Füller beiseite oder Ihren Schreibzeug und gehen mal in sich und denken nach. Gestern bei diesem herrlichen Herbstwetter, wunderbar, 15, 16 Grad in Freiburg, das kommt hier öfters mal vor in dieser Jahreszeit. Und denken Sie an den Tag und lassen Sie mal so Revue passieren unter der Frage, wann habe ich gestern gehandelt? Vielleicht kommen Sie zu dem Ergebnis, sagen, naja, also ich habe ja immer irgendwie gehandelt. Vielleicht lautet aber das Resultat eigentlich, es war eigentlich nichts. Ich habe mich mehr treiben lassen wie ein Holzstück im Bach. Und dann gehen Sie das mal Schritt für Schritt durch. Also Sie wachen morgens auf. Ist Aufwachen ein Handeln? Ist Aufwachen ein Handeln? Dann steigen Sie aus dem Bett. Das ist zweifellos eine enorme Tat, die Sie da vollbringen. Dann erinnern Sie sich, Sie haben was geträumt. Ist Träumen Handeln? Dann gehen Sie schlaftrunken, greifen Sie nach Ihrer Zahnbürste sowas. Ist das eigentlich ein Handeln? Sie lachen über den Witz, den Sie im Radio hören. Ist das ein Handeln? Und dann gehen Sie einfach den Tag mal so durch, Schritt für Schritt. Und wenn Sie dann durch sind, dann nehmen Sie sich mal Max Webers Definition über das soziale Handeln vor. Bitte schreiben Sie es nicht ab, das finden Sie überall. Nur zum Mitlesen, das ist gleich der Paragraph 1 der soziologischen Grundbegriffe. Nicht wahr? Er sagt, Soziologie, Klammer, im hier verstandenen dieses sehr vieldeutig gebrauchten Wortes. Ich ergänze die Klammer, was natürlich Erstsemester auch schon gleich erfahren. Also Soziologie soll heißen, eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will. Handeln soll dabei ein menschliches Verhalten, einerlei ob äußeres oder innerliches Tun, unterlassen oder dulden heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. Soziales Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeintem Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert ist. Max Weber, hochberühmte Definition, ein Vorschlag, nicht nur Handeln soziales Handeln, sondern Sie merken gleich, eine ganze Soziologie, die auf dem Handlungsbegriff aufgebaut ist. Nicht auf dem Begriff soziale Differenzierung. Man kann Soziologien auf verschiedenen Schlüsselbegriffen aufbauen. Hier haben wir eine, die sich auf dem Grundbegriff des Handelns aufbaut. Ja, wir brauchen nur etwas Zeit, um diesem Definitionsvorschlag auf die Spur zu kommen. Wenn man sich das ansieht und zunächst mal fragt, wo sind Differenzen, wo sind Indifferenzen, die Weber hier einführt, also zunächst mal gibt es die Differenz Handeln und Verhalten. Handeln und Verhalten, das ist eine Differenz. Und da gibt es Indifferenzen, wo er sagt, einerlei ob Äußeres oder Inneres, einerlei ob tun oder lassen, dulden, das ist indifferent. Verhalten ist offensichtlich der Oberbegriff. Handeln ist immer ein Verhalten, aber nicht jedes Verhalten ist ein Handeln. Das heißt, für die Qualität Handeln im Unterschied zu Verhalten ist die Unterscheidung innen und außen weniger wichtig und auch nicht die Unterscheidung von Tun und Lassen. Also um das an einem Beispiel zu illustrieren. Nicht zwei Kinder prügeln sich auf dem Schulhof, sie tun was. Die Lehrerin steht daneben und wird von dem Kollegen angesprochen, aber Frau Kollegin, sehen Sie denn nicht, was hier geschieht? Tun Sie doch endlich was, greifen Sie ein, bevor hier die Gewalt an den Schulen überhand nimmt, sagt die Lehrerin dann dazu, aber lieber Kollege, seien Sie nicht so nervös, ich lasse das absichtlich zu. Die Kinder müssen jetzt auch mal ihre Kräfte messen. Also dieses Lassen, das ist ein Handeln im Sinne von Max Weber. Warum? Weil es mit einem subjektiven Sinn verbunden ist. Es wird eben mit Absicht nichts getan. Wenn wir die Szene durchspielen in anderer Richtung, könnte die Antwort ja auch lauten, ach, entschuldigen Sie, lieber Kollege, ich war ganz in Gedanken, also hier, hört auf damit jetzt und so, Willi hierhin, Otto dahin. Sie sagt, ich war ganz in Gedanken, also innerlich versunken. Jetzt kommen wir zu dieser anderen Differenzierung einerlei, ob äußeres oder innerliches Tun. Wenn wir es weiter ausfantasieren, die Szene, und sagen, können wir überlegen, bei welchen Gedanken war denn die Lehrerin? Dachte sie gerade darüber nach, was sie jetzt abends bei der Gewerkschaftsversammlung der Lehrergewerkschaft machen wollte. Da lag so ein schwieriger Antrag vor, soll sie jetzt für den Antrag stimmen oder gegen den Antrag stimmen? Sie war dann ganz in Gedanken, hat sich diese Szene für den Abend vorbereitend vorgestellt, zur Entscheidung aufgerufen, bitte Arm heben, ist sie sich noch gar nicht sicher, ob sie bei Co, Pro oder Contra nun die Hand hebt, was wäre das Richtige, mal stellt sie sich vor, sie handelt so, dann wieder anders, vielleicht doch lieber Enthaltung. Und was würde sie dann sagen, wenn ihre gute Freundin sie hinterher fragt, warum hast du denn dagegen gestimmt? Und so. Sie stellt Überlegungen an und sagt sich, das musst du dir gut überlegen. Also nach Weber hätten wir es hier mit einem inneren Verhalten zu tun, ein inneres Verhalten, mit dem ein Sinn verbunden ist. Ergo, nach dieser Definition handelt es sich um Handeln, um ein inneres Handeln. Also einerlei, ob tun oder lassen, innerlich oder äußerlich. Hauptsache, das Verhalten wird mit einem subjektiv gemeinten Sinn verbunden. Dann handelt es sich um ein Handeln. So jedenfalls Max Weber. Und Sie merken, es ist ja auch im Zitat dick unterstrichen, beziehungsweise kursiv gesetzt im Buch, Sinn, subjektiv gemeinter Sinn, das ist überhaupt das Kriterium, mit dem Weber entscheidet, ob nun ein Handeln vorliegt oder ein bloßes Geschehen. Das heißt, die ganze Last der Begründung, ob etwas Handeln ist oder nicht, trägt dieser eine Begriff Sinn. Und das ist, wenn Sie da einen Augenblick drüber nachdenken, eine ganz folgenreiche Verschiebung. Denn jetzt kommt unweigerlich diese Mammutfrage auf uns zugerollt. Was ist Sinn? Und jetzt im ersten Semester merken Sie es noch nicht so, aber wenn Sie fortschreiten im Studium, werden Sie feststellen, zu dieser Frage, was ist Sinn, ist unheimlich viel Tiefsinn, Nebensinn, Hochsinn und auch unheimlich viel Unsinn produziert worden. Das möchte ich Ihnen nun alles ersparen. Am besten fährt man dann immer weiter, wenn man Weber noch ein bisschen mehr austestet und sich Szenen überlegt. Also Handeln. Jetzt fangen wir vielleicht hier an. Das ist etwas ungewöhnlich. Das ist ein Schimpanse. Jemand aus unserer entfernten Verwandtschaft. Neulich war der Herr Sommer in Freiburg, der hat das Auditorium begrüßt mit der Anrede, liebe Primaten. Habe ich auch gedacht, da brauchen wir einen Zoo, nicht? Also, der Affe hier, der fuchtelt mit einem Stock herum. Und jetzt ist natürlich die Frage, können Tiere echt handeln? Im Sinne Webers. Oder verhalten sie sich nur? Ist das ein Verhalten? Wo ist der subjektiv gemeinte Sinn? Nun, dieses Bild ist dafür völlig ungeeignet. Warum? Weil wir als Soziologen brauchen wir immer den Plural. Wir brauchen Wesen im Plural. Also, nehmen wir jetzt mal dieses Bild hier. Das ist die junge Jane Goodall, die 10 Jahre lang in Afrika mit Schimpansen zusammengelebt hat. Hier zusammen mit einem ihrer Freunde aus diesem weltberühmten Buch Wilde Schimpansen. Und wenn Sie sich diese Szene mal genauer angucken und wissen, dass Jane manchmal Bananen unter ihrem Hemd versteckt hat, dann ist die Sache natürlich klar. Der Affe hebt das Hemd der Forscherin, um an die Banane zu kommen. Er tut etwas mit Sinn, ergo er handelt. Nun könnte man sagen, haben Sie in der Schule wahrscheinlich irgendwie gelernt, dass das Handeln bei Tieren instinktgesteuert ist. Was in gewisser Weise stimmt, vor allem natürlich bei einfachen Lebewesen, zum Beispiel bei Zecken, die wir im Sommer hier in Baden in zahlreicher Anzahl finden. Weshalb man sich immer auch hier gegen Zecken impfen lassen sollte. Bei höher entwickelten Tieren sind die Instinkte zum Teil sehr stark reduziert und etwas anderes ist an die Stelle getreten, nämlich Lernen. Tiere können auch lernen. Also zum Beispiel sich ein Handwerkzeug basteln, eine Termitenangel, das ist bei Schimpansen nicht instinktgesteuert, sondern gelernt. Tiere sind eben keine Biomaschinen. Sie können als höhere Lebewesen zwischen Reiz und Reaktion eine Pause machen, zögern. Und in diesem Zögern können sie dann auch sehr spontan sein, was sie jeden Tag an ihrer Hauskatze beobachten können. Überhaupt bringe ich das Beispiel ja deshalb, weil es im tierischen unheimlich viel Action gibt, wenn Sie sich Tierfilme angucken. Das ist unheimlich viel, was da los ist. Deshalb passen Tiere so gut in die Handlungstheorie. Mit dem Sprechen, Kommunizieren ist das schwieriger und daher können uns Tiere auch nicht so genau den Handlungssinn erklären. Also hier bei dieser Szene mit Jane und dem Schimpansen ist jetzt nicht klar, ob der Affe dringend jetzt Hunger auf Bananen hat oder ob er nur neugierig ist und wissen will, ob eine Banane da ist. Aber wir nehmen irgendwie bei der Betrachtung solcher Bilder, nehmen wir an, irgendein Motiv muss ja schon da sein. Spielen wir es durch. Nehmen wir an, er hat Hunger. So könnte diese Handlung ein Fehlschlag werden, wenn die Ressourcen knapp sind. Heute wieder keine Banane bei Jane, denkt er, wenn er denken könnte. Nehmen wir an, er ist nur neugierig. So könnte diese Aktion von ihm hier auch ein Fehlschlag werden, wenn Jane ihm dann doch irgendwann auf die Finger klopft, weil ihr diese Art der Untersuchung viel zu lästig wird. Ja, so groß auch die Wahlmöglichkeiten zwischen Handlungsalternativen sind, es gibt immer Restriktionen für die Selektion von Handeln und damit auch der Interpretationen. Und grundsätzlich unterscheiden wir zwischen 2 Arten von Restriktionen. Dazu komme ich jetzt. Restriktionen für die Wahl zwischen Handlungsalternativen. Es gibt nämlich einmal natürliche Restriktionen und dann gibt es soziale Restriktionen. Zu den natürlichen Restriktionen gehören Ressourcenknappheit, also keine Banane da. Verfügbarkeit von Energie, ach, kriegt mein Arm nicht hoch. Ne? Entfernung natürlich, das Zeitbudget, habe jetzt keine Zeit. Emotionale, informationelle Belastbarkeit kann man dazu rechnen, sowas. Unmögliche Gleichzeitigkeit, das sind alles natürliche Restriktionen für die Wahl zwischen Handlungsalternativen. Und zu den sozialen Restriktionen gehören alle möglichen Definitionen von Situationen, darauf komme ich später, tragen Sie jetzt erstmal nur an dieser Stelle den Schlüsselbegriff Normen ein. Normen, das sind soziale Definitionen von Situationen, die die Wahl zwischen Handlungsalternativen einschränken. Ja, nochmal zurück zu Jane und ihrem Freund. Also was immer auch für Gesetze im Urwald herrschen mögen, Aber was der Affe da macht, das tut man in unseren Breitengraden normalerweise nicht. Lässt sich auch nicht dabei unbedingt fotografieren. Die natürlichen und sozialen Restriktionen bilden den jeweiligen Rahmen für Handlungen. Und davon muss man immer wieder ausgehen, so sehr der Mensch die Natur seinen Bedürfnissen und Vorstellungen auch anverwandelt hat in unseren hochzivilisierten, technisierten, artifizierten Gesellschaften. So sehr wir das auch tagelang vergessen können, wir sind einfach von dieser Welt, von hier. Nicht? Wir verbrauchen Energie und ein bisschen weniger Ozonschicht und unsere Zellen mutieren zum Hautkrebs. Soziale Restriktionen sind dagegen von anderer Art. Sie sind in gewisser Weise formbar und in gewissem Sinne auch zu verändern. Und unser Handeln ist natürlich im Vergleich zu Schimpansen viel, viel weniger restringiert. Die Freiheit der Menschen ist unendlich viel größer als die Freiheit der Tiere. Ja, wer mehr darüber wissen will, wie sich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Tier und Mensch beschreiben lassen, ein hochspannendes Gebiet, der muss sich mit Anthropologie befassen. Anthropologie, zu Deutsch Lehre vom Menschen. In Freiburg gab es das lange Jahre als ein Fach im Magisterstudium. Die Dampfwalze des Bologna-Prozesses hat dann dieses Fach niedergerollt. Aber ich denke mal, der Plan steht ja immer noch und vielleicht schafft es die Fakultät, wenn die entsprechenden Professuren dafür besetzt werden, auch einen Masterstudiengang für Anthropologie anzubieten, den man dann im Anschluss an einen Soziologie-BA studieren könnte. Ein spannendes Gebiet, denn man muss sagen, da passiert sehr viel in diesem Forschungsbereich, wenn Sie an die ganzen Bereiche der Life Science und der sozialen, so Social Science, diese Überkreuzungen denken. Ohne Anthropologie kommen wir im Fach Soziologie sowieso nicht aus. Warum? Weil wir es mit Menschen zu tun haben, die eben unter anderem auch Lebewesen wie andere Lebewesen auch sind. Die Freiheit zwischen Handlungen zu wählen ist, wie gesagt, bei Menschen unendlich viel größer als bei Tieren. Und das hat allen Gesellschaften auch immer Probleme gemacht. Sie ist so groß, diese Freiheit, dass darüber auch manche Anthropologen und Soziologen es, wie soll man sagen, mit der Angst zu tun bekommen haben. Und einer unserer wichtigen Soziologen, Anthropologen, er ist beides, Arnold Gehlen, in seinem Hauptwerk Der Mensch, seine Natur und Stellung in der Welt. Arnold Gehlen hat einen Begriff der Handlung entwickelt, ausgehend von der anthropologischen These, dass menschliche Handlungen, eben weil sie nicht instinktsicher wie bei Tieren abläufen, dass sie von irgendwoher ein Korsett benötigen, eine Stabilisierung. Und die Stabilisierung, das leisten, so seine These, die gesellschaftlichen Institutionen. Eine Ableitung der Institutionen aus der unendlichen Freiheit der Menschen. Also Institutionen, das sind zum Beispiel diese Ihnen ja hier jetzt bekannten, berüchtigten Seminare und Vorlesungen, in denen der Herdenführer sagt, wo es lang geht. Bei Gehlen ist der Mensch viel, viel überforderter als das Tier und deshalb braucht er stabile Verhältnisse. Und die Stabilisierung, die kann in Institutionen stattfinden, sie kann aber auch, und das kennen Sie an sich selber, als Gewohnheit aufgefasst werden. Er sagt an einer Stelle, der Mensch hat die Gewohnheit, Gewohnheiten anzunehmen. Nicht? Menschen können sich in Gewohnheiten so einleben, dass ihr Handeln, ja, wie soll man sagen, es läuft einfach ab, als ob es automatisch wäre. Und wenn Sie jemand, der sich nun ganz in seine Gewohnheit eingehaust hat, fragen, warum machst du denn das überhaupt? So passiert es, dass der subjektiv gemeinte Sinn des Tuns längst aus der Handlung verschwunden ist und die Frage, ja, warum tue ich das eigentlich, ohne Antwort bleibt. Solch gewohnheitsmäßiges Handeln ist für uns sehr wichtig. Warum? Weil gewohnheitsmäßige Handlungen leicht prognostizierbar sind. Menschen, die in stabilen Gewohnheiten handeln, sich verhalten, das können sie prognostizieren. Machen das jeden Tag immer wieder dasselbe. Und übermorgen machen sie es auch nochmal wieder. Und wahrscheinlich steigt eben der Wasserverbrauch in deutschen Großstädten samstags abends beim Wort zum Sonntag vor dem nächsten spannenden, vor der spannenden Sendung rapide an. Und dann stehen die Techniker schon in den Wasserwerken und fahren die Kapazitäten hoch. Gewohnheitsmäßiges Handeln, das ist eine Anekdote, die lange Zeit in der Soziologie erzählt wurde. Und dann hat es im Soziologentag zu Köln 2000 eine lange Debatte gegeben, was das ein Gerücht ist oder ob das wirklich so ist oder ob das eine antiklerikale Propaganda ist, dass beim Wort zum Sonntag die Wasserkapazitäten hochgefahren werden. Wir kommen auf so Fragen noch zurück, ob es ein Gerücht ist oder wahr, nämlich dann, wenn wir uns mit dem sozialen Medium Wahrheit befassen. Ja, kann man für die Auswahl zwischen Handlungsalternativen auch Wahrscheinlichkeitsregeln finden? Das ist die Frage. Und das hat man immer wieder versucht. Und ich möchte Ihnen eine Variante vorstellen. Das ist der Punkt 2 bei mir, Rational Choice Theory. Oder einfach groß RC-Theorie abgekürzt. Rational Choice Theory. Theorie rationaler Wahlhandlungen. Wenn Sie jemanden sehen, wie er vor einer Handlungsalternative steht, der sich dann innerlich wohl irgendwie sagt, soll ich das tun oder soll ich das tun, so sieht Ihre Prognose, was er denn tun wird, jeweils etwas anders aus, wenn Sie sozusagen einen anderen Typ glauben, vor sich zu haben. Einen Furchtsamen, eine Engagierte, ein Träumer, eine Realistin. Das heißt, Sie brauchen dafür so etwas wie eine Art Menschenbild. Und nun kann man sich in der Soziologie ewig streiten, was für ein Menschenbild man als Modellvorstellung sich denn nehmen soll, wenn man soziales Handeln untersuchen will. Für Regeln brauchen Sie aber immer allgemeine Annahmen. Man kommt, dann kann diese Frage nicht umgehen. Also wenn Sie den Leuten zustimmen, die sagen, Menschen, was sind das eigentlich für Wesen? Menschen, das sind von Leidenschaften getriebene Wesen, die einander letztlich nur übervorteilen und schädigen wollen. Wenn Sie sowas als Modellvorstellung haben, dann kommen Sie zu ganz anderen Ergebnissen, als wenn Sie von einer basalen Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit aller Menschen ausgehen. Nun, die Rational Choice Theoretiker, das sind, wie soll man sagen, nüchterne Menschen, und sie sagen, Menschen sind in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Sie können Ziele und Bedingungen ihres Handelns rational reflektieren und sie können daher auch erfolgreich handeln. Und das stärkste Argument dafür ist, dass die Gattung Mensch überhaupt heute noch existiert. Und wir nicht wie die Saurier ausgestorben sind, ist ja der Beweis, dass wir erfolgreich handeln können, dass da, weiß der Himmel wo und wie, irgendwie eine gute Anpassung unseres Organismus an die Welt vorliegt. Und das Handlungsprogramm, nach dem jetzt zwischen Handlungsalternativen unterschieden wird, das ist in der Rational Choice Theory die sogenannte Maximierungsregel, die Sie sich alle unbedingt jetzt abschreiben müssen und hinter den Spiegel klemmen, sonst wird aus Ihnen nämlich nichts. Die lautet, maximiere die Fitness unter den Erfordernissen des Organismus und unter den Bedingungen der jeweiligen Umgebung. Das ist die Regel. Eine Regel, wohlgemerkt, in der Rational Choice Theory, der alle Lebewesen auf diesem Planeten im Durchschnitt gefolgt sind und eben auch wir Menschen. Und diese Maximierungsregel kann man dann noch ausarbeiten. Hat vier Varianten, die Sie wahrscheinlich auch alle kennen. Varianten der Maximierungsregel, ja, das können Sie mitlesen. Und Sie haben das auch alle befolgt, denn sonst säßen Sie ja gar nicht hier, würden die Rational Choice Theoretiker sagen. Also, erstens, imitiere die Erfolgreichen. Zweitens, verhalte dich anders als die Erfolglosen. Drittens, lass dich eher von jenen belehren, die ein Interesse an deinem Erfolg haben, wie Verwandte oder solche Personen, die gleichen Interessen verfolgen wie man selbst. Viertens, sei skeptisch gegenüber Belehrungen von jenen, die im Interessenkonflikt mit dir stehen. Ja, ich vermute mal, bei einigen von Ihnen regt sich jetzt möglicherweise im Innern etwas. Ich bitte um Geduld, das kommt auch noch dran. Wir machen erstmal weiter mit der Rational Choice Theorie. Für jedes Handeln sind nun zwei Dimensionen wichtig. Einmal muss man die externen Bedingungen, die Umgebung, die externen Bedingungen beachten. Es kommt darauf an, was der Organismus von seiner Umgebung weiß, wie er sie kodiert. Das heißt, es kommt auf die Erwartungen an. Die Erwartungen an die Umwelt. Bei Menschen sind die Erwartungen erlernt. Und das Zweite sind die internen Bedingungen des Organismus. Es kommt darauf an, wie im Hinblick auf die Handlungsfolgen Aktionen bewertet werden. Da muss ich bewerten. Also wenn ich Hunger habe, ist das Absingen von Liedern geringer zu bewerten als der Gang in die Mensa. Es geht also um Erwartungen und Bewertungen. Erwartungen und Bewertungen, beide werden bei der Selektion des Handelns berücksichtigt. Und einer unserer ganz prominenten Rational Choice Theoretiker, der Kollege Hartmut Esser in Mannheim hier, der schreibt dazu in diesem sehr lesenswerten Lehrbuch der Soziologie, Allgemeine Grundlagen. Da schreibt er, ich zitiere, die Selektion des Handelns folgt nicht einseitig dem Prinzip der Maximierung des Nutzens nach den Bewertungen oder dem Prinzip, das zu tun, was nach den Erwartungen am ehesten möglich ist, sondern das Handeln wird nach einer optimierenden Kombination von Erwartungen und Bewertungen selektiert. Und für diese Sache hat er auch eine ganz leicht zu merkende Formel entwickelt, nämlich die P mal U-Formel. Also bei der P mal U-Formel ist eben P die Bewertung, P ist die subjektive Erwartung und U ist die Bewertung. Und er erläutert dies, das finden Sie übrigens alles bei Esser in Allgemeine Grundlagen auf der Seite 226, wenn Sie das nochmal sich reinziehen wollen irgendwann. Ja, da sagt er, ich zitiere, wenn U die Höhe der Bewertung und P die subjektive Erwartung von Konsequenzen einer Handlung sind, dann wird die Handlung aus den überhaupt wählbaren Alternativen gewählt, für die das Produkt P mal U im Vergleich der Alternativen maximal ist. Ist entweder U klein oder P klein, dann ist die Tendenz zu der damit verbundenen Handlung auch nur klein. Eine Handlung, bei der U und P dagegen nur mäßig groß sind, hat nach dieser Regel im Vergleich dazu eine wesentlich höhere Selektionschance. Zitat Ende. Das ist kompliziert, es ist aber auch eigentlich ganz einfach, wenn man einen Moment nachdenkt. Das finden Sie, wie gesagt, bei Esser. Schauen Sie mal rein. Ich selbst, das will ich ganz offen sagen, bin nur nicht unbedingt ein begeisterter Anhänger der Rational Choice Theorie. Meine Damen und Herren, wenn Sie Soziologie studieren werden, werden Sie rasch merken, dass gerade auch in grundlegenden Fragen unseres Faches es eine ziemliche Bandbreite von kontroversen Auffassungen gibt. Das macht unser Fach spannend. Aber mit der Rational Choice Theorie wissen Sie ja nun, wie Sie zwischen Theorien wählen sollen. Mein Job hier ist ja, Ihnen nur das Wichtigste davon vorzustellen. Diese Rational Choice Theory, die schließt in gewisser Weise auch an Max Weber an, an die Max-Webersche Definition vom Anfang. Nicht, Sie erinnern sich, Handeln, sagte Weber, soll ein menschliches Verhalten heißen, wenn und insofern als der oder die Handeln mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. Und den subjektiven Sinn, diese Kernformulierung von Weber, die legen nun die Rational Choice Theoretiker in bestimmter Weise aus, nämlich als vernünftige Wahl. Nicht, Sie konstruieren modellhaft einen Typ subjektiven Sinns, bei dem eigentlich eine ideale Anpassung an objektive Bedingungen im Voraus gesichert ist. Das ist sozusagen das Schöne an diesem Modell. Und wer zu den Happy Few gehören will, sollte unbedingt Rational Choice Soziologin oder Soziologe werden. Warum? Weil man hier eigentlich die theoretische Garantie für den Erfolg schon in der Tasche hat. Praktisch ist das etwas schwieriger, wie Sie wissen, denn der Teufel, auf den ich auch noch zu sprechen kommen werde, steckt bekanntlich im Detail. Wenn Weber von subjektiv gemeintem Sinn spricht, so kann es sich auch um einen Sinn handeln, der ganz und gar unangepasst ist. Einen Sinn, der aller Wirklichkeit widerspricht. Um einen Spleen oder einen unbeweisbaren Glauben. Und die Frage, ob rationale Wahlen auch rationale Wahlen sind oder ob eine rationale Wahl vielleicht eine irrationale Wahl ist, diese schwierige Frage lässt sich besser beurteilen, wenn man diesen ja jetzt im Darwin ja auch wieder sehr hochgefahrenen Begriff der Anpassung, ja ein zweifelhafter Begriff der Anpassung, möglichst wenig strapaziert, Vorsicht mit dem Begriff Anpassung, oder ich kann es auch salopper sagen, Fitness ist leichter gesagt als verstanden. Ja, so viel zur Rational Choice Theorie, unser zweiter Punkt nach den Definitionsfragen. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Punkt, subjektiver Sinn. Das war ja der Kernpunkt in Webers Handlungstheorie. Nun muss man sagen, was die großen Fragen nach dem Sinn oder Unsinn menschlicher Handlungen angeht, so entlastet sich Weber von vornherein von einer ganzen Reihe sich aufdrängender Fragen, denn er beschränkt sich auf einen bestimmten Sachverhalt, nämlich den, wie er immer wieder betont, nicht Sinn, sondern den subjektiv gemeinten Sinn. Es gibt subjektiv gemeinten Sinn in Handlungen und eine ganz andere Frage ist, was objektiv sinnvoll und vernünftig ist. Diese Frage tut Weber beiseite, er klammert sie gleichsam ein, ob die Welt Sinn hat, ob diese Gesellschaft Sinn hat, das ist nicht seine Frage, sondern Weber geht von der Tatsache aus, dass Menschen mit ihrem Handeln subjektiv einen Sinn verbinden. Das ist sozusagen auch die Geschäftsgrundlage unseres Faches, nicht? Wir gehen davon aus, dass Menschen mit ihrem Handeln subjektiv einen Sinn verbinden, egal wie blöd der ist. Weber macht also die Subjektseite sehr stark, nicht? Jeder Bankeinbrecher verbindet mit seinem Handeln, das ist ja nun ein echtes Handeln, er macht das ja vielleicht nicht unbedingt als Gewohnheit, er muss ein bisschen was überlegen, ne? Er verbindet damit einen Sinn. Ne? Der Minister hat mit der zwangsweisen Einführung von BAMA-Studiengängen auch einen subjektiv gemeinten Sinn verbunden, dass dies nach meinem Sinn und nach erkennbaren Resultaten und völliger irrationaler Quatsch gewesen ist. Das stört natürlich die rationalen Kreise des Ministeriums nicht. Das rationale Element bei Weber kommt in bestimmter Weise herein, nämlich als eine Konsequenz des Handelns. Eine Konsequenz. Wir kennen dieses alte Lied, nicht? Die Gedanken sind frei, nicht? Die Gedanken sind frei, das stimmt ja auch. Aber man muss noch eins dazu sagen, was immer Sie sich in den Kopf setzen, so irrational das sein kann, es hat Konsequenzen, weil sie in der Handlungsfolge ihre Taten nach diesen Wertsetzungen ausrichten. Man kann auch sagen, ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode. Das heißt, die Konsequenzen folgen einer bestimmten Ratio. Nun ist dieses ganze Verfahren, die objektive Sinnfrage einzuklammern und die Rationalität mehr verfahrensmäßig als rationale Konsequenz aufzufassen, das ist nun nicht alles auf Webers Mist allein gewachsen. Und wie wir uns bei der Rational Choice Theorie im Tierischen bewegt haben, so müssen wir jetzt in die andere Richtung gehen. Wir kommen nämlich jetzt ins Philosophische hinein. Weber orientiert sich an einer philosophischen Richtung, die um 1900 in Blüte steht, mit einem Terminus technicus genannt Neukantianismus. Da steckt der Immanuel Kant drin. Aber der Neukantianismus hat damit gar nicht mal so viel zu tun. Es ist eine Richtung eigener Art. Und dazu will ich ganz kurz etwas sagen. Die Neukantianer haben darüber nachgedacht, um 1900, Ende des 19. Jahrhunderts, wie man Naturwissenschaften und Kulturwissenschaften unterscheiden kann. Sie haben sich so Fragen vorgelegt wie: Unterliegen Vulkanausbrüche und Revolutionen denselben Gesetzen, derselben Ratio? Sind sie auch mit demselben Vernunftbegriff zu fassen? Methodisch. Und die neukantianische Antwort lautete: Naturphänomene kann man erklären, zum Beispiel beim Vulkanausbruch, wie Sie es in der Schule gelernt haben, durch Verschiebung der Erdplatten. Bei Kulturphänomenen kann man zwar auch einiges erklären, zum Beispiel Hungersnöte infolge von Klimawandel zwingen die Stämme zu Wanderungen, aber das reicht nicht. Hinzu kommt bei Kulturphänomenen noch etwas anderes, dass man menschliche Handlungen eben auch verstehen kann. Warum kann man sie verstehen? Weil sie mit einem subjektiv gemeinten Sinn verbunden sind. Also so sehr auch bei großen Demonstrationen die Demonstranten auch geschoben und gestoßen werden, like a Rolling Stone. Nicht? Sie haben sich aber auch was in den Kopf gesetzt, nämlich subjektiv gemeinten Sinn im Unterschied zum Vulkan, der nun keinen subjektiv gemeinten Sinn in seinem Innern trägt. Es sei denn, ich verbinde jetzt mit dem Vulkanausbruch, verbinde jetzt den Vulkanausbruch mit irgendeinem subjektiv gemeinten Sinn des Vulkans, der Kaiserstuhl zum Beispiel, und organisiere jetzt mit ihnen Pilgerfahrten zum Kaiserstuhl, wo wir dann Opfergaben abwerfen und so dafür sorgen, dass der Kaiserstuhl nicht mehr ausbricht, dass er seinen subjektiven Sinn ändert. Das finden wir natürlich in magischen Weltbildern immer. Also halten wir zunächst fest, Webers Definition: Handeln liegt vor, wenn Verhalten mit einem subjektiven Sinn verbunden wird, und soziales Handeln liegt vor, daraus folgt dann, wenn das Handeln auf das Verhalten anderer bezogen wird und darauf in seinem Ablauf orientiert ist. Also der Zusammenstoß von zwei Radfahrern, vorausgesetzt unabsichtlich, was in Freiburg öfters vorkommt, das ist kein soziales Handeln. Wohl aber der Streit der beiden Radfahrer, wer denn hätte besser aufpassen müssen. Bei Weber trägt also der subjektiv gemeinte Sinn die ganze Last der Begründung der Kategorie soziales Handeln. Und die Frage, die sich nun stellt und die ich nach der Pause in 10 Minuten, wo ich weitermachen werde, die ganze Frage, die sich stellt, lautet: Wo kommt der subjektive Sinn her? Wie kommt es, dass sie sich etwas in den Kopf setzen? Und die Jane, die ich Ihnen gezeigt habe, das war die junge Jane. 2004 ist sie 70 Jahre alt geworden. Und da sehen Sie sich nochmal. Da sehen Sie sich nochmal. Okay, wir machen 10 Minuten Pause. Und jetzt bitte ich für morgen diejenigen weiter hier für die 5+1 Gespräche. Und wenn keiner kommt, höre ich auf und mache nie mehr weiter. Okay.